Ehrung der Toten. Wem die Sonne nicht mehr scheint, kann die Liebe missen. Wie viel Trauer um ihn weint, braucht er nicht zu wissen. Menschen, lasst die Toten ruhen, euer ist das Leben. Jeder hat genug zu tun, Arm und Blick zu heben. Lasst die Toten, sie sind frei, im durchnässten Sande. Euch entringt das Sklaverei, euch der Not und Schande. War ein Kampf des Lorbeers wert, spart dem Tod die Spende. Aber nehmt des Toten Schwert, führt den Kampf zu Ende. Wollt ihr denen Gutes tun, die der Tod getroffen? Menschen, lasst die Toten ruhen und erfüllt ihr Hoffen. Menschen, lasst die Toten ruhen und erfüllt ihr Hoffen.